Gemäldemarketing im 19. Jahrhundert. Im abschließenden Teil der Ausstellung belegen Fotografien, Lithografien und Stiche von Gemälden Leutzes, wie umfassend seine originalen Gemälde über Reproduktionen in Büchern, Zeitungen, Illustrierten, Wochenblättern und Ähnliches verbreitet und bekannt gemacht worden sind. Manche Fotografien oder Stiche sind heute die einzigen Belege für Gemälde, die als verschollen gelten oder zerstört wurden. Ein besonderes Beispiel dafür ist die Fotografie des Gemäldes »Die Rückkehr Friedrichs II. Von Küstrin«. Leutze schenkte diese Fotografie seinem Gemünderfreund Julius Erhard. Das Gemälde selbst hatte Leutze 1857 gemalt. Es ist später zerstört worden. Wie es einmal ausgesehen hat, zeigt uns nur diese Fotografie. Und das Gemälde hatte eine besondere Bedeutung für Leutze. In einem seiner letzten Briefe an Julius Erhard schreibt er davon. Mehr dazu an unserer letzten Audioguide-Station über den Abschiedsbrief Leutzes an seinen Gemünderfreund Julius Erhard.